Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, hat eine gesetzliche Kooperationspflicht für WhatsApp und andere vergleichbare Angebote gefordert. WhatsApp zu nutzen ist einfach, WhatsApp zu überwachen ist für uns eine besondere Herausforderung, sagte Münch jetzt gegenüber der Rheinischen Post. Schön zu hören, WhatsApp ist also nicht so leicht von außen zu entschlüsseln, das mag ein Vorteil sein. Umso transparenter agiert das Unternehmen jedoch innerhalb der eigenen Unternehmensgruppe mit vertraulichen Daten. Als deutlichen Nachteil sehen deutsche Verbraucherschützer die neuen Eigenarten von WhatsApp, nämlich zum Beispiel alle Telefonnummern an den Mutterkonzern Facebook weiterzugeben. Das soll WhatsApp künftig unterlassen. Heute 24 Uhr läuft das Ultimatum aus. Frage an meinen Kollegen und Online-Experten Falk Steiner. Was genau wollen die Verbraucherzentralen denn von WhatsApp und deren Eigentümer Facebook? Ja, Sie haben WhatsApp, Sie hatten es schon gesagt, eine umgangssprachlich sogenannte Abmahnung geschickt. Rechtlich heißt das, dass Sie die Abgabe einer Unterlassungserklärung einfordern. WhatsApp soll anerkennen, dass Sie in Ihren Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen unzulässige Formulierungen haben. Zum Beispiel, was die Datennutzung durch verbundene Unternehmen, also hier Facebook vor allem, und künftige AGB-Änderungen angeht. Aber eben auch ganz Konkretes, wie zum Beispiel einen vorab als Zustimmung gesetzten Haken, bei dem die Nutzer gar nichts weiter tun müssen. Das geht nach deutschem Recht schlicht und einfach nicht. Da ist Opt-in, also die Zustimmung, die aktive Zustimmung durch den Nutzer, rechtlich zwingend. Es geht dabei insgesamt nicht zuletzt um die Frage, wie denn WhatsApp in Zukunft mit den Daten von Nutzern und vor allem auch mit Daten von Dritten umgehen soll. Sie hatten es schon angesprochen, nämlich solchen Dritten, die in Ihren Kontakten stehen. Also beispielsweise, ich stehe bei Ihnen in Ihrem Telefonbuch, Sie benutzen WhatsApp und dann werden meine Daten, ohne dass ich davon etwas mitbekomme, eben von WhatsApp zum einen selber genutzt und zum anderen dann auch noch vielleicht an Facebook weitergegeben. Das ist etwas, was die Verbraucherschützer ebenfalls sehr, sehr kritisch sehen und auch eigentlich als unvereinbar mit deutschem Recht ansehen. Da wird man natürlich schauen müssen, wie das ausgeht. Wie wahrscheinlich ist es, dass WhatsApp, Klammer auf, Facebook darauf eingeht? Naja, da muss man erst einmal schauen. Die Frist, Sie haben es auch schon erwähnt, die endet ja erst heute, 24 Uhr. Bislang jedenfalls ist noch keine Reaktion von WhatsApp eingetroffen bei den Verbraucherschützern, die sie abgemahnt haben. Aber wenn WhatsApp sich darauf einlassen sollte, dann würde es für diese Firma sicherlich schwieriger werden, die Nutzer zu eben solchen Datenfreigaben zu bewegen. Was passiert dann? Das wird man auf jeden Fall sehen müssen. Also vielleicht geht die Sache, wenn man sich denn nicht vorher nochmal ins Gespräch begibt, dann geht sie vielleicht zum zuständigen Landgericht. Das kann dann allerdings Jahre dauern, bis dann ein entsprechender Prozess auch tatsächlich durch ist. Eine einstweilige Anordnung haben die Verbraucherschützer jedenfalls nicht beantragt. Das wäre sozusagen der schnelle Weg. Damit wäre allerdings auch ein relativ hohes Risiko verbunden. Da würde es nämlich dann um Geld gehen. Denn wenn das sozusagen hinterher als wirtschaftlicher Nachteil ausgelegt würde, seitens WhatsApp und die Abmahnung als unzulässig erachtet würde, dann müssten die deutschen Verbraucherschützer vielleicht Schadenersatz leisten und das können die sich vielleicht schlicht und einfach nicht leisten. Bevor wir auf Alternativen zu WhatsApp eingehen, nochmal was Praktisches. Also bei mir taucht im Augenblick immer auf, sie sollen dem und dem zustimmen und dann kann ich immer noch anklicken, später zustimmen, jetzt nicht oder so. Soll ich einfach durchhalten? Versuchen Sie es zumindest einmal, denn natürlich wird auch WhatsApp sehr genau darauf achten, wie sich die Nutzer verhalten. Ich würde sagen, wenn viele Nutzer schlicht und einfach sich so verhalten und sagen, das mache ich jetzt nicht, dann geht vielleicht dort auch irgendwann mal ein kleines Alarmsignal an, dass man sagt, na, vielleicht sind unsere Nutzer doch etwas kritischer, als wir dachten. Sagen Sie uns bitte noch, was kann ich selber machen darüber hinaus? Welche Alternativdienste gibt es? Also so richtig mit WhatsApp selbst kann man, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel anderes machen, als eben genau diese Verzögerungstaktik vielleicht zu verwenden. Aber über Alternativen nachdenken, das kann man natürlich ganz stark. Es gibt ja wirklich viele Alternativen. Da können wir reden über Signal, über Threema, über Wire für iOS-Geräte, also Apple-Geräte, gibt es auch iChat. Es gibt seit heute oder gestern Nacht eigentlich, gibt es Allo von Google. Das ist wiederum aus Datenschutzgründen auch nur begrenzt ratsam. Aber da gibt es immer, bei jedem System gibt es Vor- und Nachteile. Aber klar ist, eigentlich gibt es überhaupt keinen sachlichen Grund, warum man unbedingt WhatsApp nutzen müsste, außer eben, dass dort sehr viele Freunde und Bekannte sind. Verbraucherschützer mahnen WhatsApp ab mit einem Ultimatum. Falk Steiner klärte auf.